Sehr eigentümlich berührte mich auch die systematische Ausbeutung der Religion zu finanziellen Zwecken. Da waren zum Beispiel die Charity Sermons, das heißt Predigten für wohltätige Zwecke. Es ging dabei zu wie im Theater oder im Konzertsaal. Die Preise der Plätze in den Kirchenbänken schwankten je nach Lage zwischen 50 Pennies und 1 Pfund oder auch noch höher, falls ein besonders berühmter Prediger die Kanzel bestieg. Sehr gesucht für Charity Sermons war der Jesuit Bernhard Forgen, ein Bruder des späteren Erzbischofs und Kardinal von Westminster, damals noch Bischof von Salford, den ich in Stonyhurst zur Genüge kennengelernt hatte. Auch in Niederlassungen der englischen Ordensprovinz Portico und Dittenhall gehörten, obwohl sie in England lagen, zur deutschen Provinz des Jesuitenordens, war ich öfter seelsorgerisch tätig, wobei ich Gelegenheit hatte, zwei interessante, für mich nicht mehr neue Beobachtungen bestätigt zu sehen. Erstens, das mehr als gute Leben, Essen und Trinken der armen Jesuiten, und zweitens, den vollkommenen jesuitischen Gehorsam. Damals war der Jesuit Underlady General des Ordens. Er schritt vielfach energisch gegen Übelstände ein, besonders war er bestrebt, allzu üppiges Leben zu beschränken und Selbstständigkeiten, die sich zumal die englischen Jesuiten herausnahmen, zu unterdrücken. Aus beiden Ursachen war der German General, so wurde der deutsche Schweizer Underlady bezeichnet, innerhalb der englischen Ordensprovinz verhasst. Bei einer Mittagsmahlzeit in der Jesuitenniederlassung zu St. Helens, als Port und Claret die Runde machten und die Zungen lösten, habe ich die gehässigsten Ausdrücke über Underlady gehört, unter anderem »I wish the man would die soon«, was ja auch eingetreten ist. Also auch hier die in der Ordensgeschichte so oft zutage tretende Erscheinung, Unterwürfigkeit, blinder Gehorsam gegen die Gottesstelle vertretenden Oberen, Papst und General in der Theorie, Unbotmäßigkeit in der Praxis, sobald die Stellvertreter Gottes unbequem werden. Ins Noviziat war ich eingetreten mit Idealismus, dessen Kraft mich hinübertrug über entgegenstehende Schwierigkeiten, und seine Stärke hatte der Idealismus geschöpft aus dem festen Glauben an die Göttlichkeit der katholischen Kirche. Das Tertiat betrat ich bar des Idealismus und tödlich verwundet im Glauben. Aber ich betrat es mit dem ehrlich gemeinten Entschlusse, wenn möglich, Glauben und durch ihn Idealismus wiederzugewinnen. Diesem Willensentschlusse entsprechend habe ich als Tertiarer gearbeitet, gelitten, gebetet. Ja, gebetet. Drängenderes Flehen wird selten aus einer Seele sich emporgerungen haben. In entsetzlicher Klarheit stand mir ja das furchtbare Entweder-Oder Tag und Nacht vor Augen. Entweder gelingt es mir, die Glaubenszweifel niederzukämpfen, das heißt, sie als Irrtum, als Versuchung zu erkennen, und dann bleibe ich nicht nur Katholik und katholischer Priester, sondern auch Jesuit, weil ich dann mit dem günstigen Urteile, dass die Kirche über den Jesuitenorden fällt, mein eigenes ungünstiges Urteil über ihn zudecken kann und werde. Oder es gelingt mir nicht. Das heißt, die Zweifel werden aus Versuchungen zu Wahrheiten, zu sicheren Erkenntnissen, und dann heißt es Kirche und Orden verlassen, heißt es Glauben und Priestertum ablegen. Die Nöte, in denen ich steckte, habe ich in den Beichten und Gewissensrechenschaften pflichtschuldig meinem Oberen und Seelenführer aufgedeckt. Aber auch hier enthüllte ich nicht ihren eigentlichen Hintergrund und wahren Charakter. Ich verschwieg, dass ich die Zweifel nicht mehr bloß als peinliche und schwere Versuchungen auffasste, sondern dass ich in ihnen schon Wahrheit zu sehen begann. Ich verschwieg vor allem, dass Begeisterung für den Orden in mir gänzlich erloschen war und dass mein Verbleiben oder Nichtverbleiben in ihm vom Schicksale der Glaubenszweifel abhänge. Es war Unaufrichtigkeit oder besser Mangel an voller Aufrichtigkeit. Aber auch der zu Unrecht Gefesselte verrät den Kerkermeistern das Mittel seiner Befreiung nicht. Und Schweigen über die genannten Punkte mag das Befreiungsmittel für mich. Außer Reden und Offenheit waren Schlösser und Riegel geschmiedet worden, die mir den Ausgang unmöglich gemacht hätten. Und dann, so viel war mir auch schon damals ganz klar, jesuitisch gehandhabte Beichte und jesuitische Gewissensrechenschaft sind ein Unrecht. denn die Beichte ist nur für das Sündenbekenntnis da und auf die seelische Entblößung durch Gewissensrechenschaft besitzt der Orden kein Recht. Mein Schweigen war also religiös gerechtfertigt und menschlich begreiflich. Als im Juli 1890 das Terzjahr zu Ende ging, war ich auch so gut wie am Ende meines Kampfes. Arbeit, Leiden und Gebet hatten keine Sinnesänderung hervorgebracht. Aus den Zweifeln war fast Gewissheit geworden. Ich schied aus dem stillen Portiko mit dem Bewusstsein, dass der Bruch sich vollziehen werde und müsse, dass das Ende bevorstehe. Viertes Kapitel: Das Ende. Mehr als 2 Jahre noch habe ich am Rande des Abgrundes gestanden, bin an ihm hin und her gewandelt, oft getaumelt, ehe ich die Entschlossenheit fand, den Sprung zu tun, nicht in den Abgrund, sondern über ihn weg auf die andere Seite, um, durch den tiefen Schlund getrennt, auf neuem Boden, in neuer Welt festen Fuß zu fassen. Ich verzichte darauf, dies lange Zögern psychologisch klarzulegen. Vielleicht ist es überhaupt unerklärlich und gehört zu den auch für das betreffende Individuum selbst aus unergründbaren Tiefen der Seele aufsteigenden, undeutbaren Dinge. Die Elemente zur möglichen Lösung des unlösbar scheinenden Rätsels liegen in meiner 40-jährigen katholisch-ultramontanen und jesuitischen Vergangenheit, liegen im Gedenken an meine Familie und an die Wirkung meines Austrittes auf die katholische Öffentlichkeit, liegen endlich in der Furchtbarkeit des zu unternehmenden Schrittes, der mir damals als Sprung ins Dunkle erschien. Denn das eben erwähnte Neuland auf der anderen Seite des Abgrundes sah ich damals noch kaum. Wohl hatte ich das Sehnen nach ihm, aber noch nicht den hoffnungsvollen Glauben an seine Erreichung und noch viel weniger eine klare Erkenntnis seiner Beschaffenheit.